Württemberg und Rheinland-Pfalz. Heute Nacht mal klar, mal bewölkt, 11 bis 3 Grad. Morgen Sonne im Wechsel mit teils dichten Wolken, bis 14 Grad im Allgäu und 22 Grad an der Weinstraße. Es ist 22.33 Uhr. SWR 2 Krimi. Niemands Kind. Kriminalhörspiel von Dirk Joschok. Morgen, Polizei. Polizei? Dein Freund und Helfer. Was? Wir ermitteln wegen des Todesfalls in ihrer Nachbarwohnung. Gegenüber. Gegenüber? Ihre Nachbarin Frau Krauser ist zu Tode gekommen, vermutlich am Wochenende. Auf jeden Fall gewaltsam. Krauser? Waren Sie am Wochenende hier? Ich bin immer hier. Und? Haben Sie was mitbekommen? Nein. Streit, Schreie, Türen schlagen? Weiß nicht. Wissen Sie nicht mehr oder war da nichts? Ich kann mich nicht erinnern. Was haben Sie denn gemacht am Wochenende? Sich bekifft? Was? Riecht so. Nein, das, Hier, falls Ihnen noch was einfallen sollte. Mord? Kommission? Lesen können Sie also. Was? Ja, ja. Lüften nicht vergessen. Ja, ist ja gut. Das ist ein guter Mann da. Morgen, Wilhelm. Wer zu spät kommt. Seid ihr schon lange hier? 12 Jahre. Was? Der Whisky gestern Abend, oder? Oh. Also, was ist passiert? Annegret Krauser, 35, ledig, kinderlos, arbeitslos, verwahrlost. Vermutlich Totschlag. Samstag oder Sonntag. Und wo? Hier. Wer hat sie gefunden? Der Putzmann, heute Morgen gegen 6.30 Uhr. Tür stand auf, da ist er rein und hat sie gefunden. Und hast du den Staatsanwalt schon angerufen? Damit er vor dir da ist. Ich bin ein loyaler Untergebener. Ja, danke. Wo sind Jan und Freddy? Klinken putzen. Der Notarzt ist übrigens noch da. Okay. Guckst du beim Rasieren nicht in den Spiegel? Was? Wieso? Du blutest. Echt? Mach weit die Tür. Der Chef ist eingetroffen. Morgen. Morgen. Vorsicht, Chaos. Kommissar Magnus. Ja. Wohnhaupt. Danke, danke, dass Sie gewartet haben. Keine Ursache. Kleine Kaffeepause. Erschlagen? Sieht so aus, ja. Mit der Flasche. Goldbrand-Doppelkorn. Die hält ordentlich was aus. Mehr als Ihr Schädel jedenfalls. Und wo ist der Inhalt? Inhaliert vermutlich. Oh, war sie betrunken? Kann ich so nicht sagen. Scheint aber jedenfalls nicht die erste Flasche ihres Lebens gewesen zu sein, ihrer Haut nach. Können Sie was zur Tatzeit sagen? Gestern, vorgestern, aber... Obduktion. Ja, ich bin nur der fürs Grobe. Hier, der Totenschein. Danke. Haben Sie sich da geschnitten? Was? Ach, ja, beim Rasieren. Pflaster oder Jod? Was? Na, Kurt, ausgeschlafen. Ah, morgen, Freddy. Nehmen Sie das. Oh, danke. Freddy, haben wir Fingerabdrücke? Mhm, jede Menge. Auf der Flasche? Ja, da auch. Sind schon unterwegs zur Überprüfung. So, das war's dann. Wiedersehen. Tschüss. Ja, tja. Haben wir was über die Frau? Hat Willem dich nicht informiert? Doch, also 35, ledig, kinderlos, arbeitslos. Ja, viel mehr haben wir leider auch noch nicht. Mhm. Also abgesehen davon, wie es hier aussieht. Ach so, doch, ja, also Männerkleidung haben wir gefunden. XXL, also... Herrenbesuch. Ja, wobei das hier schon eher nach Wohngemeinschaft aussieht als nach Besuch. Wie weit seid ihr mit den Nachbarn? Nichts Brauchbares bis jetzt. Aber Jan und Willem sind noch unterwegs. Aber dieser Mann, ich meine, die Männerkleidung. Wenn der öfter hier gewesen ist, dann muss ihn ja jemand gesehen haben. Kurt, ist ein Hochhaus hier, da kriegt keiner was vom anderen mit. Ja, komm, man kriegt immer irgendwas mit. Ja, wenn man will. Apropos, was sollte das da werden? Selbstverstümmelung? Wann steigst du endlich auf Elektro um? Oh, ich dachte, das gefällt dir. Ja, ist echt schnittig, Bloody Boss. Komm, gib mal her, ich mach das. Aua, Freddy. Ja, jetzt komm. Augen zu und durch. So. Wunderschön. Wie sieht's aus? Super. Danke. Nada, nothing, gar nichts. Ja, aber es hat doch offensichtlich einen Streit gegeben. Die umgeworfenen Stühle, die kaputten Gläser. Irgendjemand muss doch was gehört haben. Das ist nicht dein Kiez hier, Kurt. Was heißt das denn? Pseudolinke Kreuzberger hören besser hin beim Morden? Nein, aber vielleicht gibt's da eher noch sowas wie eine Hausgemeinschaft. Nur klar, die können sich das auch leisten, die Damen und Herren Architekten und Anlageberaterinnen. Die treffen sich jeden Abend zum Beaujolais und planen dabei die Legebatterien, in die sie niemals selbst einziehen würden. Wie viele Leute wohnen hier im Haus? 11 Stockwerke, 3 Wohnungen pro Etage. Kannst du ausrechnen? Ja, stehen aber ein paar leer, im Erdgeschoss und oben. Klar, freiwillig zieht ja auch keiner ein. Haben wir die Schlüssel dafür? Muss ich bei der Hausverwaltung fragen. Das kann Jana machen. Stimmt. Kann ein bisschen Dienstwagen fahren mit Blaulicht. Ach, hier seid ihr. Wenn man vom Faber spricht. Was? Morgen, Janne. Morgen, Chef. Wir haben ein bisschen Platz. Fahren wir schon? Schon? Ich dachte, wir warten auf den Staatsanwalt. Den habe ich informiert. Bist du oben fertig, Janne? Jo, soweit. 6. Stock bis 11. Aber waren nicht alle da oder haben nicht aufgemacht? Hast du nicht die Türen eingetreten? Wie jetzt? Hat irgendjemand was gesehen? Ein Mann? Ich meine, den Mitbewohner von Frau Krauser. Die wussten nicht mal, wer die Krauser war. Abwärts. Emma. Du kannst meinen Wagen. Nein! Morgen. Morgen. Morgen. Haben wir den schon? Also ich nicht. No. Nee. Entschuldigen Sie. Ja? Können Sie mal bitte... Oh, ja. Verzeihung. Ja, bitte? Sie wohnen hier im Haus? Sie nicht. Wir sind von der Polizei. Kriminalpolizei. Ist schon wieder was passiert. Schon wieder? Ja, Sie waren doch erst letzte Woche hier, am Mittwoch, oder? Aha, und weswegen? Hat wohl wieder Streit gegeben. Unter mir. War ziemlich laut. Wo wohnen Sie? 6. links. Elmar Büssow. Büssow? Das ist die Wohnung über Krauser. Was ist denn passiert? Ja, Frau Krauser ist zu Tode gekommen. Vermutlich gewaltsam. Kannten Sie die Frau? Ja, ja, was heißt kennen? Sagen wir mal so, es bleibt nicht aus, dass man seine Nachbarn mitbekommt. Die Wände hier sind dünn. Alles das, was man nicht unbedingt mitbekommen will. Zum Beispiel? Naja. Man sagt auch Sex, Wilhelm. Ja, wenn Sie mal nicht gestritten haben. Persönliche Kontakte hatten Sie nicht. Bewahre. Der Mann, mit dem Frau Krauser zusammengelebt hat, können Sie den beschreiben? Ja, grob. Wie Sie grob beschreiben, oder? Nein, seine Stimme. Er hat ja praktisch nur geschrien. Gesehen haben Sie ihn nicht? Nein. Und was ich gehört habe, hat mir völlig ausgereicht. Im Fahrstuhl vor dem Haus. Sie haben ihn nie getroffen? Nein, hier trifft man so gut wie nie jemanden, wenn man Frühaufsteher ist. Sie waren schon einkaufen? Ja. Ja, ich habe Milch geholt. Für meine Katzen. Am Samstag oder Sonntag haben Sie da was gehört? Einen Streit? Ja, kann schon sein. Ich weiß nicht. Wissen Sie, wenn da dauernd Geschrei ist... Hört man weg. Ja. Hört man etwas Erbaulicheres. Mozart zum Beispiel. Sind Sie auch Klassik-Fan? Freund. Affenfelsen. Hä? Wie die drei Schimpansen. Nichts sehen, nichts hören, nichts sagen. Ja, aber da ist doch was dran, was dieser... Büssow gesagt hat. Dein Mozart-Spezi. Wenn dauernd Geschrei ist, hört man nicht mehr hin. Und man kann doch wohl unterscheiden, ob jemand besoffen randaliert oder um Hilfe schreit. Ja, vielleicht ist er ja gar nicht mehr dazu gekommen. Aber dass ihn niemand kennt, gesehen hat, beschreiben kann. Wenn nicht zur Tatzeit, dann wenigstens vorher, irgendwann. Ach, das ist doch völlig unglaubwürdig. Ja. Und? Die Frage ist, warum? Du meinst, sie haben Angst vor ihm, dass er zurückkommt? Ja, oder vor dir. Was? Vielleicht hast du zu laut geklopft. Wir wissen nichts über die Hausbewohner. Sollen wir sie überprüfen? Kann nicht schaden, oder? Hier, Thilo Griebke ist unser Mann. Die Kollegen von der Streife haben ihn am letzten Mittwoch aus der Wohnung von Frau Krauser geholt. Anscheinend hat er sie geschlagen und das nicht zum ersten Mal. Und wer hat die Polizei gerufen? Sie selbst. Oh. Hat sie ihn angezeigt? Nee, sie nicht. Aber er bekommt eine Anzeige wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt. Hat sich wohl massiv gewehrt. Festnahme? Nee, nur Ausnüchterung. Und Hausverbot bei Krauser für 4 Wochen. Na, so lange hat er es wohl nicht ausgehalten, ohne Suff und Schlagen. Er ist übrigens vorbestraft. Weswegen? Das steht hier nicht. Thilo Griebke mit IE. Warum hat sie ihn reingelassen? Was meinst du? Na, erst ruft sie die Polizei, um ihn loszuwerden, und dann lässt sie ihn wieder rein. Das ist doch komisch. Die Wohnungstür war ja nicht aufgebrochen. Ja, wahrscheinlich hat er einen Hausschlüssel. Ach, Pack schlägt sich und verträgt sich. Du meinst, jedes Opfer findet seinen Täter? Schläge sind auch sowas wie Zuneigung. Ja, genau. Besser ein Psychopathen als gar kein Mann, ne? Du sagst es. Wieso hast du dann keine abbekommen? Und? Griebke Thilo. Geboren 1972 in Braunschweig, Beruf Kfz-Schlosser, Jugendstrafe wegen Einbruchdiebstahl. 2-mal in Haft, 1-mal 13 Monate, 1-mal 3 Jahre und 4 Monate. Beides wegen Körperverletzung. Die letzte davon schwer. Er ist erst seit 1 Jahr wieder draußen. Hat er eine Adresse? Liebmannallee 44. Du bist doch gleich bei der Krauser um die Ecke. Noch nur raus. Also, fahren wir hin? Du fährst, Jana hat meinen Wagen. Alles klar. Nogat, komm mit. Polizei! Wir wissen, dass Sie da sind. Griebke, machen Sie die Tür auf. Oh, hier riecht es ja noch strenger als bei Krauser. Da. Da auf dem Sofa. Griebke! Ist er tot? Oh Gott. Griebke, können Sie mich hören? Rosa Rauschen. Rosa Vollrauschen eher. Okay, was machen wir mit ihm? Kaltes Wasser, Kaffee und Verhör. Sollen wir nicht lieber einen Notarzt rufen? Sorgfaltspflicht gegenüber besoffenen Totschlägern? So weit sind wir noch nicht wieder. Naja, Unschuldslamm-Vermutung. Wo waren? Okay. Na dann, Prost. Und was machen wir die ganze Zeit? Der ist frühestens morgen früh wieder ansprechbar. Hier, Friedrich, LKA1, Moko. Du, bis dahin haben wir die Fingerabdrücke abgeglichen und den Obduktionsbericht. Und seinen Öxlegehalt. Bei Grieg, der Zweite. Wahrscheinlich Alkoholvergiftung. Goldbrand stimmt schon mal. Notarzt kommt. Gut. Wie kann man bloß so leben? Ich meine, jedes Kleintier hält sein Nest sauber, oder? Da funktionieren die Instinkte noch. Hier funktioniert nur noch der Fernseher. Ja, genau. Kannst du den mal bitte... Dienstag, 9. Juli, 10.04 Uhr. Erste Vernehmung in der Tötungssache Annegret Krauser. Anwesende: Leitender Hauptkommissar Kurt Magnus, Oberkommissarin Antonia Friedrich sowie der Beschuldigte Thilo Griebke. Der Beschuldigte ist über seine Rechte belehrt worden und verzichtet auf eigenen Wunsch auf einen Rechtsbeistand. Ist das korrekt so? Ich habe nichts zu verbergen. Das bedeutet ja? Ja. Herr Griebke. Sie werden beschuldigt, Ihre Freundin Annegret Krauser... Sie ist nicht meine Freundin. Sondern? Bekannte. Herr Griebke, wir haben in der Wohnung von Frau Krauser eine Vielzahl von Kleidungsstücken gefunden. Männersachen. Unterwäsche, Zahnbürste, Rasierzeug, na und so weiter. Was dafür spricht, dass Sie des Öfteren bei ihr gewesen sind. Regelmäßig also. Mehr als nur eine Bekanntschaft. Das sind nicht meine Sachen. Die Kleidung wird derzeit auf DNA-Spuren untersucht. Okay, sie hat manchmal was für mich gewaschen. Naja, Ihre Zahnbürste? Nein, meine Waschmaschine ist kaputt. Sie sind aber doch technisch begabt. Wie? Gelernter Kfz-Schlosser. Ja. Haben Sie nicht versucht, sie zu reparieren? Sind doch hier alle diese neuen, wie heißt das, Elektronik. Sie arbeiten nicht mehr in Ihrem Beruf. Nein, ich bin zurzeit arbeitslos. Seit wann? 5 Jahre. Die letzten 3 davon haben Sie in Haft verbracht, aufgrund schwerer Körperverletzung. Jetzt wollen Sie mir das wieder anhängen, oder wie? Erkennen Sie die Flasche wieder? Nee. Da sind Ihre Fingerabdrücke drauf. Sowie Blutspuren und Hautpartikel von Annegret Krause. Keine Ahnung, was soll denn das? Ihre Bekannte ist damit erschlagen worden. Davon weiß ich nicht. Sie können sich nicht daran erinnern, was am Wochenende vorgefallen ist? Ich kann mich ja nicht an alles erinnern. Sie können sich nicht erinnern, was passiert ist? Na klar, 2,6 Promille. Welche Wohnung? Die Wohnung von Frau Krause. Es stellt sich nur die Frage, ob er die schon vor der Tat Intus hatte oder sich erst danach besinnungslos gesoffen hat. Ach, das haben Sie nicht vergessen. Warten, wie kommen dann Ihre Fingerabdrücke auf die Flasche? Bis vorher, irgendwann. Was haben Sie gemacht am Wochenende? Ja, Nogat? Sportshow? Ah, und? Wer hat gewonnen? Magnus macht da höher. Hä, sind Sie bescheuert? Haben Sie einen Lieblingsclub? Sie sind schon durch. Klar. Was? Bayern. Ja gut, ich sag's Ihnen. Wir haben die gespielt. Danke. Gewonnen? Ausnahmsweise mal? Oh. Ist was? Überraschung. Gute? Öse. Was ist? Die Gerichtsmedizin hat angerufen. Sind die schon fertig? Todesursache und Tatzeit sind bestätigt. Flasche, Samstag, Primetime gegen 21 Uhr. Okay, gut. Aber das noch was. Die Krause hat vor 4 bis 6 Wochen entbunden. Was? Vermutlich selbst. Darauf deuten Verletzungen im Genitalbereich hin. Ein Baby? Wo ist das, Kurt? Was haben die mit dem gemacht? Griebke. Wir sind soeben davon unterrichtet worden, dass Frau Krauser vor kurzer Zeit ein Kind zur Welt gebracht hat. Was? Können Sie uns dazu was sagen? Nee. Sie wissen nichts davon. Auch davon nichts. Nein. Das Kind ist nicht von Ihnen? Nein, das... Ich kenne die ja erst kurz. Das kann ich gar nicht gewinnen. Seit wann kannten Sie Frau Krauser? 1-2 Monate vielleicht. Sowas. Da war sie hochschwanger. Gott, wie? Haben Sie das nicht bemerkt, Ihre Schwangerschaft? Nee. Herr Griebke, das glauben Sie sich doch jetzt selber nicht, oder? Okay, vielleicht waren es doch nur für ein paar Wochen. Was? Da hatte sie das Kind schon weggemacht. Sie hat es nicht weggemacht, sie hat es bekommen. Aber vielleicht haben Sie es ja weggemacht. Ecke, Moment mal, ja? Wo ist es? Ich sag ja nicht mehr. Was haben Sie dem Baby angetan? Ich will einen Anwalt. Was ist hier passiert, Kurt? Du brauchst nicht zu flüstern. Ist doch unheimlich. Ihr habt eine Frau und ein Kind zur Welt gebracht und es gibt nicht den geringsten Hinweis darauf. Keine Babysachen, Bettchen, Spielzeug, irgendwas, nix. Wir wissen nicht, ob sie es hier geboren hat. Was glaubst du, was sie mit dem Kind gemacht hat? Vielleicht hat sie es in irgendeiner Babyklappe abgelegt. Und was, wenn nicht? Na. Mann, wieso können die Leute nicht verhüten, wenn sie keine Kinder wollen? Sie war katholisch? Genau, ja, die war katholisch. Überforderung, Unfähigkeit, Verzweiflung. Ja, dann Alkohol offenbar. Naja, betrinkt sich ja auch niemand, weil es ihm so gut schmeckt. Geht doch immer ums Vergessen. Ich glaube, sie ist vergessen worden. Kein Kontakt zu ihrer Familie in Bamberg. Schon lange nicht mehr. Verloren in der Hauptstadt. Naja, wer weiß, warum sie da weg ist. Vielleicht hat er seinen guten Grund, sich hier zu verstecken. Kein Tagebuch, Briefe, Fotos? Nichts. Nicht mal Post. Also, abgesehen von Mahnung und Arbeitsagentur. Aber selbst die haben sie ja anscheinend irgendwann aufgegeben. Haben sie nicht mal mehr pro forma zu irgendwelchen Maßnahmen vermittelt. Obwohl sie ja eine Ausbildung hat hier als Bäckereifachverkäuferin. Schlechter Einfluss. Meinst Kriebke? Zuzutrauen wäre es ihm. Glaubst du, er hat sie gezwungen, ihr Baby umzubringen? Ach komm, was weiß ich. Vielleicht hat er sie einfach weggenommen, als es da war. Wir müssen alle hier im Haus nochmal befragen. Irgendjemand muss doch mitbekommen haben, dass sie schwanger war. Die erinnern sich doch nicht mal dran, was Samstag gewesen ist. Ach komm, aber über sowas spricht man doch. Ich meine im Haus, vorher, nachher. Sowas lässt sich doch nicht verheimlichen. Die Nachbarin bekommt ein Kind und dann ist es plötzlich verschwunden. Kurt, hier schert sich doch anscheinend niemand um irgendwas. Abgesehen davon, die Krause war jetzt nicht gerade die schlankste. Mit der passenden Kleidung drüber. Ja, komm, sowas sieht man doch. Spätestens ab dem 7. Monat. Ich finde, wir sollten uns eher an Griebke halten. Bei Katharina hat man es auch gesehen. Kurt? Was? Griebke, ja. Wie geht's dir denn? Ach, tut mir leid, ich... Das ist doch okay. Es geht dir gut. Seid ihr hier? Ja. Ich habe die Schlüssel von der Hausverwaltung für die leerstehenden Wohnungen. Naja, gut, guck sie dir an, vielleicht findest du was. Okay. Übrigens hat das Amt die Wohnung von der Krauser bezahlt, wie die meisten anderen Wohnungen hier im Haus auch. Super, Jana, wenn du fertig bist, kannst du mit Befragung weitermachen. Wegen Baby? Ja, 7 bis 11. Alles klar. Welche Etage machst du? Was? Ist alles in Ordnung? Ja, gleich. Beethoven. Ja. Die 6. Sehr schön. Ja. Gibt es etwas Neues wegen unten? Ja, ein paar neue Fragen. An mich? An alle hier im Haus. Haben Sie in den zurückliegenden 4 bis 6 Wochen Kinderschreien gehört? Kinderschreien? Ja, Babyweinen. Hier im Haus gibt es keine Kinder. Aus der Wohnung unter Ihnen. Ja, aus der... Ja, ihre Untermieterin war schwanger. Schwanger? Ist Ihnen das nicht aufgefallen? Nein. Aber, naja, wie gesagt, ich habe mehr von ihr gehört als gesehen. Aber kein Babyschreien? Nein. Naja, jedenfalls nicht bewusst, ich meine... Kopfhörer? Ja. Ja, die brauchen Sie jetzt nicht mehr. Nein. Ist es indiskret zu fragen, was sie hierher verschlagen hat? Wieso verschlagen? Naja, Sie machen auf mich nicht den Eindruck, dass Sie unbedingt hierher gehören. Ist das als Kompliment gemeint? Nicht fürs Haus. Sie hören klassische Musik, Sie reden in ganzen Sätzen. Milch statt Schnaps. Ich wohne erst seit einem halben Jahr hier. Besteht Anlass, sich Sorgen zu machen? Ach, man passt sich an, oder? Um nicht unterzugehen. Ja, der Charakter verändert sich nicht je nach Wohnlage. Sie sind Beamter, oder? Ja. Ich war Grundschullehrer, Sozialkunde und Biologie, angestellt. War? Burnout und alles, was dazugehört, in Folge. Angewandte Sozialkunde, arbeitslos, wohnungslos. Sie haben schon recht, Herr Kommissar. Ich habe schon mal besser gewohnt. Ja, es tut mir leid. Nein, c'est la vie. Trop cher. Sie haben keinen Babyschreien gehört? Von nebenan? Ich habe doch den Fernseher an. Sie müssen doch trotzdem was gehört haben. Das habe ich doch alles Ihrem Kollegen schon erzählt. Wir reden ja nicht vom letzten Samstag. Wir reden ja vom gesamten vergangenen letzten Monat. Haben Sie da irgendwann ein Kind gehört? Ich höre doch nicht so gut. Guten Tag. Tag. Haben Sie gesehen, dass Frau Krauser schwanger war? Die war schwanger? Wir nehmen an, dass sie das Kind in ihrer Wohnung geboren hat. Hier? Ja, hier, direkt nebenan. Die Wände sind ja nicht besonders dick, oder? Vielleicht war es ja eine Fehlgeburt. Gut, danke, Frau. Kann ich wieder rein? Ja, bitte. Können wir wieder rein. Danke. Warst du hier schon? Nee. Da waren so Gläschen im Müll. Im Müll? Was für Gläschen? Im Glascontainer, so mit Babynahrung. Da war ein Kindergesicht drauf. Wann haben Sie die gesehen? Letzte Woche. Letzte Woche? Ja. Wo sind die Mülltonnen hier? Im Keller? Hinterm Haus. Aber das Glas ist gestern abgeholt worden. Gestern? Ja, immer Montag, alle 4 Wochen. Ah, danke. Trotzdem. Ja? Dankeschön, Frau Zuckerhut. Herr Marco Arnim? Ja, wenn's da steht. Kripo, Magnus. Wir haben noch ein paar Fragen an Sie wegen Ihrer Nachbarin, Frau Krauser. Ich denke, die ist tot. Ja, deswegen. Wie, was denn? Frau Zuboth, sagen Sie, ist noch irgendwas? Ansonsten, wie gesagt, Dankeschön. Wussten Sie, dass Frau Krauser schwanger gewesen ist? Was? Ich dachte, die wäre immer so. Wie so? Ja, so gut dabei. Wir gehen davon aus, dass sie ihr Kind bei sich in der Wohnung zur Welt gebracht hat. Haben Sie vielleicht irgendwas davon mitbekommen? Ein Kind? Ein Baby, ja. Nee. Was gucken Sie denn da? Ein Krimi. Ist spannender als live, hm? Was? Schönen Tag noch. War's das? Ja, das war's. Affenhaus. Was? Otto und Wilhelm. Nichts sehen, nichts hören, nichts sagen. Na, immerhin haben wir die Aussage von Frau Zubo. Er ist nicht nachprüfbar. Ja, aber wenn es stimmt, dass sie die Nahrungsgläschen im Container gesehen hat, dann würde das bedeuten, dass die Krause ihr Kind tatsächlich hier zur Welt gebracht hat. Oder zumindest, dass das Baby letzte Woche noch hier gewesen ist. Beweisen tut das erstmal gar nichts. Wer weiß, was in den Gläschen drin war. Babynahrung. Babynahrung ist Muttermilch, oder? Ja, aber wenn sie es nicht gestillt hat oder es nicht konnte? Ach, die Gläser könnten von irgendjemandem stammen. Es gibt doch sonst hier keine Kinder im Haus. Ach, wer weiß, was sie gesehen hat. Gibt eine Menge Gläser mit lachenden Kinderaugen. Ja. Sehen wir trotzdem nach? Klar. Fahrstuhl oder Treppe? Fahrstuhl. Was glaubst du? Was? Na, was passiert ist mit dem Baby? Ach, das hast du mich schon mal gefragt. Babyklappe, ja. Aber ich... Mann, ich... Irgendwie so ein komisches Gefühl, Kurt. Jedenfalls kein gutes. Gott, ich weiß es doch auch nicht, Freddy. Glaubst du, es ist noch am Leben? Ich will das nicht denken. Nein. Moment mal, warte. Was denn? Kurt, was hast du vor? Was machst du denn? Was willst du in der Wohnung, Kurt? Kurt, hast du was vergessen? Kurt! Was ist denn los? Hier. Was ist das? Betriebsanleitung. TV-Star Blackmagic Flat Screen. Hast du einen Fernseher drin gesehen bei der Krauser? Nein. Allerdings, da ist auch keiner. Nur das. Na ja, Kriebke. Der hat einen alten Röhrenfernseher. Der? Sie schon wieder? Was denn noch? Kennen Sie das? Was soll das? Dürfen wir mal reinkommen und uns Ihren Fernseher ansehen? Wieso das denn? Wieso nicht? Ja, haben Sie denn Durchsuchungsbefehl oder sowas? Ich kann einen Durchsuchungsbeschluss besorgen innerhalb der nächsten Stunde. Und so lange machen wir es uns hier gemütlich. Vor Ihrer Tür. Wenn wir dann allerdings etwas bei Ihnen finden, dann ist das Diebstahl und kein, sagen wir mal, Missverständnis mehr. Was noch alles? Der Mixer und der Föhn. Wann? Sonntag. Morgen. Warum haben Sie keinen Arzt gerufen? Ja, sie war doch schon... Das haben Sie gesehen? Das ganze Blut. Was haben Sie sonst noch gesehen, außer dem Fernseher und den anderen Sachen? Ich habe nichts damit zu tun, wirklich. Was ist mit dem Baby? Mit dem Baby? Sie haben doch gesehen, dass sie schwanger war. Ich meine, Sie stehen doch auf Frauen. Was? Ich meine, Sie gucken doch genau hin, oder? Ich meine, sonst würden sich ja nicht solche Bilder hier in die Wohnung hängen. Ich? Sie wussten, dass sie schwanger war. Gewusst. Ich hab das nicht gewusst. Ja, aber registriert werden sie es ja wohl haben. Interessiert mich doch nicht. Sie interessieren sich mehr für Fernseher. Der eine hat ihnen wohl nicht gereicht, oder was? Ich bring ihn zurück. Was ist mit dem Baby passiert? Ich hab nichts gesehen. Aber? Ja, vielleicht hab ich was gehört. Vielleicht. Ich hab mir nichts dabei gedacht. Was haben Sie denn gehört? Sie hat wieder mal rumgeschrien. Aber anders irgendwie. Ach so, nicht so wie normalerweise, wenn Griebke sie verprügelt hat. Ja, wenn sie besoffen war. Wie klang es dann? Nach Kinderkriegen? Ja, weiß nicht. Woher soll ich denn das wissen? Ich kenne mich nicht aus mit sowas. Okay, wann ist das gewesen? 25. Mai. Ach, das wissen Sie noch so genau. Ja, da war Champions-League-Finale. Und? Ja, FC Bayern hat gewonnen. Das Baby. Haben Sie ein Baby gehört? Ich dachte, es wäre eine Katze. Eine Katze? Ja, irgendwie so dünn, ja, so erbärmlich. Ach so, und dann haben Sie schön weiter gemütlich Fußball geguckt? Ja, was hätte ich denn da... Wie lange ging das? Das Gezeter? Ich weiß nicht, also nicht so lange. Und dann haben Sie nichts mehr von dem Baby gehört? Naja, dann hat er ja wieder rumgeschrien. Er? Na, Ihr Stecher. Griebke. Ja, ich weiß nicht, wie der heißt. Aber seine Stimme kennen Sie. Ja klar, die ist ja nicht zu überhören. Also Griebke war dabei. Klar, der war dabei, der war doch immer dabei. Glauben Sie, Sie könnten ihn an seiner Stimme identifizieren? Ja, sicher, so wie der rumgeschrien hat. Was passiert denn jetzt? Ja, jetzt machen wir erstmal ein Protokoll. Und dann? Ja, Wilhelm. Dann werden wir weitersehen. Hast du was gefunden? Weder Babyklappe noch Krankenhäuser. Adoption läuft noch. Ah. Dafür hat Griebke was gefunden. Was? Eine Anwältin. Aber hier, wenn ich die Sachen wieder zurückstelle. Ja. 9. Juli, 16.31 Uhr. Zweite Vernehmung in der Tötungssache Annegret Krauser. Anwesende, leitender Hauptkommissar Kurt Magnus, Oberkommissarin Antonia Friedrich sowie der Beschuldigte Thilo Griebke und seine Anwältin Frau Corinna Pape. Herr Griebke, Sie werden beschuldigt, Frau Annegret Krauser am vergangenen Samstag, dem 6. Juli gegen 21 Uhr in ihrer Wohnung erschlagen zu haben. Möchten Sie sich dazu äußern? Mein Mandant macht von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Gut, wie Sie meinen. Die Beweislage ist ohnehin eindeutig. Das wird zu gegebener Zeit ein Gericht entscheiden. Ja, das wird es. Davon können Sie ausgehen. Frau Krauser ist mit einer Schnapsflasche erschlagen worden. An dieser Flasche haben wir ihr Blut sowie Hautpartikel sichergestellt. Und Ihre Fingerabdrücke, Herr Griebke, ausschließlich Ihre Fingerabdrücke. Wollen Sie sich dazu äußern? Mein Mandant äußert sich dazu nicht. Das auch haben Sie vergessen. Wie? Den Partikel haben Sie vergessen. Vielen Dank für die Belehrung. Wenn wir schon mal dabei sind, belehre ich Ihren Mandanten auch gleich darüber, dass er keine Strafmilderung zu erwarten hat, wenn er kein Tatgeständnis ablegt. Haben Sie das verstanden, Griebke? Was soll das denn jetzt? Von mir aus können Sie schweigen bis zum jüngsten Tag. So lange werden Sie mindestens im Knast sitzen. Unterlassen Sie das. Ich werde in Ihrem Fall eine Sicherheitsverwahrung befürworten. Das heißt, lebenslänglich weggeschlossen, wie es sich gehört für so ein Monster wie Sie. Ich verbitte mir diese Bezeichnung. Ich rede mit Griebke, nicht mit Ihnen. Ich spreche für meinen Mandanten. Kann er nicht selber sprechen? Können Sie nicht selber sprechen, Griebke? Das ist eindeutig der Versuch, meinen Mandanten einzuschüchtern. Einschüchtern? Was sonst? Einen kaltblütigen Doppelmörder? Was? Jetzt hat er ihn. Was soll denn das? Ich meine, das gibt's ja nicht. Das reicht jetzt. Sie haben nicht nur Ihre Freundin umgebracht, sondern auch Ihr gemeinsames Kind. Nein, ich protestiere gegen diese Art der Vernehmung. Annegret Krauser nicht erst seit ein paar Wochen, sondern seit über einem Jahr. Sie war von Ihnen schwanger und Sie waren bei der Geburt des Kindes anwesend. Ich erkläre die Vernehmung hiermit für beendet. Und dafür gibt es einen Zeugen. Ein Zeugen? Sie kommentieren das jetzt nicht. Erste Halbzeit, Champions League Finale, können Sie sich nicht erinnern? Ja, Sie gucken doch sonst immer Fußball, oder? Sportschau. Oder hat Sie das Babyschreien beim Finale gestört? Haben Sie sie deswegen umgebracht? Jetzt macht doch mal was, der... Ich verlange, dass mein Mandant in seine Zelle zurückgebracht wird. Sofort! Ach, das ist... Er hat ihn fast so weit gehabt. Das gibt Ärger, oder? Ohne Fleiß kein Preis. Das geht Kurt ganz schön an die Nieren mit dem Baby. Und der nicht? Doch. Gebranntes Kind sozusagen. Gebranntes Kind? Du weißt nichts darüber. Worüber? Seine Frau hatte zwei Fehlgeburten. Kurt hat eine Frau? Du weißt überhaupt nichts, oder? Seine Frau ist in der Psychiatrie, nachdem ihr drittes Kind kurz nach der Geburt gestorben ist. Das hat sie nicht verkraftet. Scheiße. Schon seit über 2 Jahren. Wie hat er es verkraftet? Kann man das verkraften? Das ist eine interne Info, bevor du es von jemand anderem erfährst, mit Ausschmückungen. Aber von mir hast du das nicht, klar? Du redest doch sowieso nicht mit mir. Was? Höchstens über mich. No Gutes. Na klar. Hast du eigentlich Kinder? Kleine Nougats? Lieber nicht. Ja, stimmt. Und du? Willst du welche? Gehören immer 2 dazu. Wie sind meine Zigaretten? So schlimm? Ich bin für diesen Bad Cop Mist nicht geschaffen. Hast du den aber fast so weit gehabt. Ja, knapp vorbei ist auch daneben. Wenn die Anwältin nicht dabei gewesen wäre. Ach, das ist ein gutes Recht. Nicht alles, was recht ist, ist gut. Gibt's was Neues zu dem Baby? Keine Adoptionen. Über die Hausbewohner auch nicht. Da ist bislang noch niemand auffällig geworden. Jedenfalls nicht bei uns. So, Kurt hat es geschafft. Sie legt Dienstaufsichtsbeschwerde ein. Sie hat schon oben angerufen. Gott. Viel Feind, viel eher. Ich will wissen, wo das Kind ist. Ja, glaubst du, so kriegen wir das raus? Ich wollte ihn aus der Reserve locken. Ja, Glückwunsch. Ist dir bei der Anwältin super gelungen. Siehst du eine andere Möglichkeit? Weißt du, er weiß doch, dass wir ihn nur wegen Totschlag belangen können. Wie viel kriegt er dafür? Maximal 3-4 Jahre. Das heißt, in 2 ist er wieder draußen. Und da sitzt er locker ab. Der hat doch da Erfahrung drin. Wir haben doch diesen Zeugen. Und was ist der wert? Hören sagen. Ja. Den zerpflückt die Pape uns. Und in der Zwischenzeit passiert, wer weiß was mit dem Baby. Wenn es nicht schon längst passiert ist. Was ist das denn? Das ist Hausalarm. Hausalarm? Geht weg! Wenn ihr nicht abhaut, mache ich sie kaputt. Ich drehe ihr die Luft ab. Raus! Ich habe nichts mehr zu verlieren. Ihr erwischt. Haut ab! Liebke! Weg, Mensch! Lassen Sie sie gehen. Ich gehe nicht in den sinnlichen Knast. Wenn Sie keinen Unsinn machen, wird das nicht passieren. Was? Lassen Sie uns reden. Du willst Lassen Sie sie los. Ihr wollt mich ja alle nur verarschen. Liebke, machen Sie es nicht noch schlimmer. Die Anklage wegen Totschlags, die kann ich Ihnen nicht ersparen. Aber ich kann dafür sorgen, dass das Gericht mildernde Umstände in Erwägung zieht. Wenn Sie mir sagen, wo das Baby ist. Das Baby. Bitte, ich komme jetzt zu Ihnen in die Zelle. Nein, gut, hör auf. Nein. Es wird Ihnen nichts passieren. Los! Ich bin unbewaffnet, sehen Sie. Kurt! Lassen Sie sie raus und machen Sie die Tür zu. Ich bleib drin. Bei Ihnen. Kommen Sie, Griebke. Nein! Lassen Sie sie gehen. Wir haben uns mit Steppenwolf kennengelernt. Das ist die Kneipe an der Ecke. Mhm. Der hatte ausgeholfen, schwarz. Für Freibier. Ich war gerade wieder raus aus dem Knast. Hatte keine Wohnung. Wohnheim. Der hat sie bei sich aufgenommen, ne? Ja, also am Anfang. Und dann hat sie mir die Wohnung besorgt. Und also über die Gesellschaft, ja. Sie kannte da jemanden. Ist ja sonst nicht so als Knacki. Hat es Streit gegeben oder wieso? Enge Wohnung. Aber Sie sind trotzdem oft bei ihr gewesen. Naja. Kochen und so. Waschmaschine. Wann haben Sie gemerkt, dass sie schwanger ist? Hat sie selber nicht gemerkt. Na, irgendwann muss sie es ja gemerkt haben. Als es zu spät war. Zu spät? Wofür? Wegzumachen. Sie wollten es nicht haben? Sie wollte es nicht haben. Was soll ich mit so einem Bike? Ach, Sie wollten es. Wieso nicht? Familie. So was du nie habt. Wieso hat sie es zu Hause zur Welt gebracht? Na, wieso wohl? Na, wieso haben sie nicht ins Krankenhaus gebracht? Sie hat sich doch von mir nicht sagen lassen. Aber sie sind der Vater des Kindes. Was ist es? Wie? Ich meine, Tochter oder Sohn? Die ist tot. Die ist schon tot raus. Sind Sie bei der Geburt dabei gewesen? Da war alles voller Blut. Und dann? Sie hat die Nabelschnur. Mit einer Schere. Und da war das Mädchen schon tot. Naja. Ihre Tochter. Was hätte ich machen sollen? Was haben Sie gemacht? Plastiktüte. Sie haben sie in einer Plastiktüte? Was hätte ich machen sollen? Ja, und dann? Sie haben sie in den Müll geworfen? seltsames Baby. Ach, das hat alles nichts genützt. Na, immerhin haben wir sein Geständnis. Ja, was den Totschlag angeht. Er war da nicht rauszuholen, oder? Hast du wirklich geglaubt, es wäre noch am Leben? Ich glaube ihm kein Wort. Dass es tot zur Welt gekommen ist? Es hat gelebt. Meinst du wegen dem Zeugen? Ja, du hast doch selber gesagt, dass er nicht besonders glaubwürdig ist. Das ist eher so ein Gefühl. Du hast Gefühle. Du glaubst, er hat das Baby umgebracht? Ach, er oder die Krause oder gemeinschaftlich im Suff mit Vorsatz. Keine Ahnung, was passiert ist. Griebke ist nur darauf aus, seinen Kopf zu retten. Du hast den der Rechtsanwältin gerettet. Ach. Ja, sie zieht ihre Beschwerde zurück. Ja, und davon wird das Baby auch nicht wieder lebendig. Ich muss dauernd daran denken, was die Nachbarin gesagt hat. Die Zubrot? Ja. Weißt du, von diesen leeren Gläsern im Müll. Die können nicht von Griebke und Krauser gewesen sein. Du meinst, weil ein totes Baby keine Säuglingsnahrung braucht? Ja. Aber von wem sind sie dann gewesen? Gut, das kann irgendwas gewesen sein. Das ist Schokocreme. Hast du selber gesagt, Kinder verkaufen sich nun mal gut. Was? Ja, oder... Erdnussbutter. Ja, zum Beispiel auf meiner Erdnussbutter sind die kleinen Sträuche drauf. Hey, was machst denn du, Kurt? Nach Kreuzberg geht's geradeaus. Wohin fährst du denn? Mann, Kurt! Hallo? Kurt, was glaubst du denn da zu finden? Hier, sowas. Milchpulver. Die Zubrot hat sich nicht verguckt. Ja gut, und wenn schon, was beweist denn das? Die Glascontainer sind gestern geleert worden. Ja und? Freddy, das hier ist neu. Wer hat das da reingetan? Stimmt. Okay, jedenfalls nicht Griebke oder Krauser. Nee, bestimmt nicht. Und angeblich gibt es hier keine Kinder. Ja, gut, aber wer weiß, wer hier alles seinen Müll entsorgt? Die Gläser. Was? Frühaufsteher. Kurt? Ruf Jan und Wilhelm an. Was? Sie sollen herkommen. Kurt, mit dem Zeug kann man alles Mögliche machen. Das ist nicht nur für Kinder. Du kannst Cocktails mixen damit. Wir müssen alles noch mal untersuchen, das ganze Haus. Das ist Milchpulver, Kurt. Mann, das sind doch Hirngespinste. Mozart. Magnus, von der Kripo, kann ich Sie kurz sprechen? Herr Kommissar, guten Abend, was kann ich... Mozart. Ja? Wie geht es Ihren Katzen? Meinen Katzen? Das hier ist von Ihnen? Das... Da sind Ihre Fingerabdrücke drauf. Ja, das ist für die Katzen. Kann ich die sehen? Nein, das ist, es tut mir leid, ich habe gerade Besuch. Können wir das vielleicht ein andermal? Ein Mädchen. Ein Mädchen? Was? Nein. Hat sie schon einen Namen? Was? Einen Namen? Sie haben sie gefunden? Ich. Im Müll, in einer Plastiktüte. Sie hat noch gelebt, sie haben sie gerettet. Kann ich sie sehen? Büssow! keinen Sinn! Nicht! Nein! Kurt! Kurt! Kurt! Oh Mann, Kurt, was ist denn? Oh Gott. Das Baby. Gott. Oh Gott. Scheiße. Ja. Ja. So riecht sie auch. Oh Deine wievielte ist das heute? Ach komm, es muss sein. Erleichtert? Ja. Ist irgendwie grotesk, oder? Der sie lebendig in eine Plastiktüte gesteckt und in den Müll geworfen hat, erfreut sich des Lebens. Und der sie gerettet hat, ist tot. Naja, der hat sie nicht gerettet. Jedenfalls nicht selbstlos. Wahrscheinlich ist er auch nicht wegen Burnout aus dem Schuldienst ausgeschieden worden. Als es je gegeben, Altruismus. Strebt doch immer alles nach dem eigenen Vorteil, dem Mehrwert, dem Lustgewinn, egal um welchen Preis. Lupus lupi hominem. Ja? Alles nur eine Frage der Tarnung. Dem einen Wolf sieht man es gleich an. Der andere trägt Schaffell und hört klassische Musik. Niemand ist ausschließlich böse. Was ist das, Kurt, das Böse? Ich meine, wir fangen alle mal als Babys an, als Unschuldslämmer. Oder ist das einem genetisch vorbestimmt, dass man ein Wolf wird? Sozialisation. Du meinst falsche Erziehung? Eltern, Umwelt. Unendliche Geschichte. Kränkungen, Verletzungen, Zurückweisungen. Nicht jeder, der eine schlimme Kindheit hatte, wird ein Kinderschänder. Warum schaffen es die einen, dem Bösen zu widerstehen und die anderen nicht? So, sie bringen sie jetzt erstmal in die Kinderklinik. Und? Ja, also äußere Verletzungen hat sie keine, also keine sichtbaren zumindest. Aber er hat ihr anscheinend Beruhigungsmittel in die Milch gemixt, nur damit sie nicht schreit. Naja, das wird man feststellen. Ich bin durch. Fündig geworden? 1 Terabyte Festplatte, fast voll. Der muss rund um die Uhr geknipst haben. Hier, das sind die letzten Aufnahmen. Kein Wunder, dass er vom Balkon gesprungen ist. Bitte, ich will das nicht sehen. Sorry. Pack alles ein, wir nehmen es mit. Okay. Janne, das war nicht persönlich. Weiß schon. Das mit deinem Gefühl nehme ich übrigens zurück. Was denn? Kurt hat Gefühle? Für wen? Für mich? Ja. No. Komm, lasst uns weg hier. Man kann sie nicht einmal die Klappe halten? Geht nicht, ist Vererbung. Meine Mutter war genauso. Du hast eine Mutter? Niemandskind. Kriminalhörspiel von Dirk Joschok. Es sprachen Kurt Magnus, Gundbert Warns, Antonia Friedrich, Claudia Eisinger, Wilhelm Nogart, Herbert Sand, Jan Faber, Janusz Kotzai und Inka Löwendorf, Andreas Schmidt, Shorty Scheumann, Jan Uplegger, Tonio Arango, Margit Bendokat, Shiir Eloglu. Musik Michael Rodach. Ton und Technik Alexander Brennecke und Eugenie Kleesattel. Regieassistenz Esther Schelander. Regie Beatrix Ackers. Produktion Deutschlandradio Kultur 2013.